uns ist der Sternenklar, drinnen glüht der Samowar. Aus der Ferne hört man das Signal, alle Herzen jubeln im Choral. Hey, hey, hey, Kosaken wissen reiten, ihr ganzes Leben reiten, noch schneller als der Wind, weil sie dazu geboren sind. Kosaken müssen reiten, ihr ganzes Leben reiten, noch schneller als der Wind, weil sie dazu geboren sind. Und wir jagen den Berg hinauf, vor uns steigt der Nebel auf, und die Hufe schlagen in den Sand, uns gehört das große, weite Land. Hey, hey, hey, Kosaken müssen reiten, ihr ganzes Leben reiten, noch schneller als der Wind, weil sie dazu geboren sind. Kosaken müssen reiten, ihr ganzes Leben reiten, noch schneller als der Wind, weil sie dazu geboren sind. Einer fragt, wo wir morgen sind, wie der nächste Tag beginnt, wo für uns die helle Sonne scheint und das Heimweh ist der beste Freund. Hey, hey, hey, Kosaken müssen reiten, ihr ganzes Leben reiten, noch schneller als der Wind, weil sie dazu geboren sind. Kosaken müssen reiten, ihr ganzes Leben reiten, noch schneller als der Wind, weil sie dazu geboren sind.